Falada, ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tilla Kratochwil. Teil 2. Rowohlt. Neumünster, 8.8.28. Sehr geehrter Herr Rowohlt, seit 4 Monaten bin ich aus der Haft entlassen. Ich habe in dieser Zeit auf jede erdenkliche Weise versucht, mir Arbeit zu verschaffen, so gut wie erfolglos. Ich bin so ziemlich am Ende und weiß nicht mehr aus noch ein. Vielleicht können Sie irgendwo einmal ein gutes Wort für mich einlegen, damit man mir noch einmal eine Chance gibt. Mit meinen schlechten Gewohnheiten von ehedem habe ich völlig Schluss gemacht. 17.11.29. Lieber Herr Ditzen, seien Sie nicht böse, dass ich so lange nichts von mir hören ließ. Dass Sie ein Kindchen erwarten, ist natürlich an sich eine famose Angelegenheit. Aber ich sehe ein, dass nun irgendetwas geschehen muss. Es besteht vielleicht eine Möglichkeit, Sie in Berlin zu beschäftigen. Sie müssten mir zunächst einmal umgehend mitteilen, wie ungefähr Ihr Existenzminimum sein muss. Das heißt also, welchen Mindestbetrag Sie monatlich verdienen müssen. Es käme eventuell eine Tätigkeit von 9 bis 2 Uhr in Frage, sodass Sie dann nachmittags eventuell für sich schriftstellerisch tätig sein können. Ihr Ergebener Ernst Rowohlt. Lieber Herr Rowohlt, es sind erst 9 Tage her, dass ich Ihnen in himmelhoch jauchzender Stimmung meinen Hoffnungsbrief schrieb. Berlin winkte, eine Stellung winkte. Die ersten Tage war das Warten nicht so schwer. Wenn's denn wieder ein Nein sein soll, auch das wird getragen. Nur lassen Sie uns bitte nicht zu lange im Ungewissen. Sie sind im Augenblick zum 1. Januar unsere ganze Hoffnung. Ihre Rudolf und Suse Ditzen. 19.12.29. Lieber Herr Ditzen, ich erkläre mich also bereit, Ihnen ein Gehalt von 250 Reichsmark beginnend ab dem 15.01.1930 für eine Tätigkeit von 9 bis 2 zu zahlen. Es handelt sich um einen Posten, der folgende Tätigkeiten umfasst: Verschicken der Rezensionsexemplare, Verbuchen und Verarbeiten des gesamten eingehenden Kritikermaterials. Ich glaube, dass es für Sie vorteilhafter ist, in Berlin zu sitzen als in Neumünster. Ihr Ernst Rowohlt. Lieber verehrter Herr Rowohlt, ja, was soll ich sagen? Wir sind so unendlich glücklich. Sie haben uns die herrlichste Weihnachtsfreude von der Welt gemacht. Wenn man gar nichts mehr hofft, dann kommt das Glück. Jetzt gingen wir nach Berlin und zogen in die Calvinstraße im Tiergarten, wo unser erstes Kind geboren wurde. Das Jahr, in dem ich Uli erwartete und die Zeit, als er ein kleiner Junge war, erlebte ich als eine sehr schöne Zeit. Es war ein ganz neues Leben für mich. Lieber sehr verehrter Rowohlt. Ja, was soll ich sagen? Wir sind so unendlich glücklich. Wir sind ganz Seligkeit. Was Sie mir zeigen, ist das Paradies. Dann kam er nach Hause. Mittags nach dem Mittagessen Schlaf. 2 Stunden etwa. Und dann hat er sich hingesetzt und geschrieben. Wenn er wusste, dass ich daneben saß, dann ging das alles wunderbar. Da hat er angefangen, an Bauernbonzen Bomben zu arbeiten. Das war ein richtig guter literarischer Erfolg. Geldlich noch nicht. Wir hatten als Anzahlung 1.000 Mark bekommen. Das war für uns natürlich sehr viel Geld. Aber wir haben es ziemlich sinnlos ausgegeben. Er wollte endlich mal wieder ausgehen. Ich hatte an Theater und sowas gedacht. Und von ihm aus wurde es ein Barbesuch. Wenn er erst einmal was getrunken hatte, dann war es aus. Dann konnte er nicht Halt machen. Er hat es rumgeschmissen, das Geld. In einer Nacht fast 500 Mark. Und dann am nächsten Tag ein wahnsinniger Kater. Und da sagte ich dann zu ihm, nun ist es geschehen und das werden wir nicht wieder machen. Kleiner Mann, was nun? Little man, what now? Какие отношения? Что же дальше, маленький человек? Little man, well now. What's new, kleiner Mann? Fano, little man. Für meinen Mann kam der Ruhm zu schnell. Er konnte diesen großen Erfolg nicht verkraften, während ich sehr nüchtern blieb. Lieber Herr Rowohlt, mir ist noch eine Ausnahme für unseren Vertrag eingefallen. Bitte glauben Sie aber nicht, dass ich deswegen schon größenwahnsinnig bin. Wenn Preise, Kleist oder am nächsten liegend der Nobelpreis an mich fallen sollten, die bleiben doch völlig draußen. Lieber Ditson, wir würden uns in diesem Fall, namentlich im Falle des Nobelpreises, vollkommen mit der fantastischen Propaganda, die das bedeuten würde, begnügen. Der kleine Mann wurde ein Welterfolg. Ich muss leider sagen, leider. Das Geld strömte nur so herbei. Ich verlor völlig den Kopf. Simon und Schuster haben gekabelt, dass sie für Amerika abschließen wollen. Außerdem haben wir mit Bonnier Stockholm abgeschlossen. Dänemark Güldendal, wissen Sie schon. Frankreich Gallimard, wissen Sie wohl auch schon. Sie haben in allen Ländern bis jetzt wirklich die besten und erstrangigsten Verleger gefunden. Also, lieber Meister, die Aktien- und Chancenfaller da stehen günstig. Der Ruhm regte mich nicht auf, er störte mich eher, denn er schadete ihm. Er fing wieder an zu trinken. Ich gab das Geld auf die sinnloseste Weise aus. Es konnte ja nicht alle werden. Es strömte immer weiter. Nicht schnell genug konnte ich es ausgeben. Nächtelang saß ich in den dümmsten Bars, hielt das halbe Lokal frei und fuhr mit einem schweren Kopf heim. Lieber Fallada, jetzt gibt's nichts anderes mehr, als den Daumen zu halten, dass der große Abschluss in Amerika zustande kommt. Es wäre märchenhaft. Vorher hatte ich immer gedacht, dass es schön sei, Erfolg zu haben. Als er dann da war, dachte ich, es wäre besser, wenn es nicht so gekommen wäre. Ich bekam für mein Geld nichts anderes als Kopfschmerzen, Arbeitsunlust, Reue, Gewissensbisse. Suse hielt getreulich zu mir. Sie machte alles mit. Sie brachte mich nach Haus. Sie legte mich ins Bett. Sie tröstete mich in meinem Kater. Sie verlor nie den Mut. Es passierte dann auch, dass ich mit seinem Namen angesprochen wurde. Frau Fallada. Aber ich habe immer betont, dass es sein Name ist, nicht meiner. Ich habe auch gesagt, ich bin Suse und nicht das Lämmchen aus Kleiner Mann, was nun. Ich mochte die Gestalt und ich liebte das Buch. Es war eine Bestätigung meiner Gefühle und meiner Liebe für ihn, aber ich wollte nicht damit gleichgesetzt werden, weil es ja auch nicht alles wirklich so war. In der Familie wurde sie immer Mummi genannt, das war die Mummi. Freunde sagten zu ihr Suse. Mein Vater hat wohl auch Suse zu ihr gesagt. Anna sagte zu ihr keiner. Es war ein erfülltes Leben, eindeutig. Sie hat diese Beziehung nie aufgegeben, würde ich mal sagen. Sie war bis zum Tode eigentlich immer ihrem Mann, sagen wir mal, wirklich treu. Nicht? Sie hatte keine anderen Beziehungen, davon erstmal abgesehen, aber sie hat ihn immer verteidigt, hat immer die positiven Seiten herausgestellt und die Probleme nicht thematisiert. Bis auf die allerletzten Jahre, da hat sie das Gedächtnis verlassen. Und da kamen dann als Erinnerung in der Regel bittere Erinnerungen. Dein Vater wollte mit mir immer so viel reisen und dann hat er das gar nicht gemacht. Und da sage ich, Mami, da war doch aber dieser blöde Krieg. Ja, nein, aber trotzdem, er hätte, ja, so. Aber sonst, wenn jemand kam, Fremdes, und wollte mit ihr reden über diese Themen, und das kamen ja immer welche, dann hat sie funktioniert, als wäre nichts. »16.05.32. Liebe Suse, liebe Suse, es wird dir hoffentlich das Herz nicht schwer machen, wenn ich dir sage, dass ich diese zwei Tage mit Fräulein Braden in Strausberg war. Wenn wir von Anfang an anfangen, so ging es damit los, dass ich am Sonnabendmorgen mit Lore zu Fräulein Braden ging. Sie erzählte mir so allerlei, da sie so down wäre. Irgendein Freund hatte sie gerade in der vorhergehenden Woche verlassen. Sie sieht übrigens ganz ungewohnt aus, eher klein und schmal, mit einer Brille, eine Lehrerin, aber eine nette Lehrerin. Dann kam der Rundgang durch die Lokale, wir wurden alle ein bisschen dun und gingen dann zusammen zu Lore und schließlich gingen Braden und ich zusammen schlafen. Sie war so glücklich, es hat sie wirklich froh gemacht. Sie ist ein kleines, einsames Wesen und auch Lore war so glücklich. Ihr einziges Bedenken warst du. Ich habe gesagt, ach Suse, die versteht das schon. Da brauchst du dich nicht zu sorgen, Lore. Ja, wenn du dessen sicher bist, sagt sie. Und nun, da ich dir dies schreibe, bin ich nicht einmal ganz sicher. Vielleicht tut es dir doch weh. Aber das muss es nicht tun. Für mich war es nicht viel. Wenn ich sie nie wiedersehe, mir tut es nicht weh. Sie ist natürlich ein bisschen verliebt, aber in der Hauptsache bin ich doch ein Trost für anderes für sie gewesen. Ihr größter Wunsch ist natürlich, dich kennenzulernen. Hier sitze ich in der Nacht und schreibe den Brief an dich, meine große kleine Musch. Und ein bisschen Angst habe ich doch. Nicht, dass ich dich verlieren könnte, das kann ich nie. Aber dass du es vielleicht falsch verstehen könntest. Ich bin dein. Ich gehöre dir ganz. Die anderen gehen vorüber. Es war ein bisschen Erotik und ein bisschen Mitleid und ein bisschen Dunität. Ich fürchte, meine Suse, dies ist der erste Liebesbrief meines Lebens geworden. Der erste große Liebesbrief. Lieber Junge, heute Mittag kam dein Eilbrief und ich hätte dir gern sofort geantwortet. Und nun weiß ich doch nicht, mein Junge, was ich dir sagen soll. Du kennst ja meinen Standpunkt in diesen Dingen. Du sollst immer Herr über dich sein, du sollst dich nie gezwungen und gebunden durch mich fühlen und sollst tun, wozu es dich treibt, und ich bin froh, wenn du mir immer alles erzählen kannst und magst. Es hat schon weh getan, Junge, sehr weh, aber unglücklich machst du mich nicht. Das alles kann niemals alles Glück aufwiegen, das du mir gegeben hast und noch gibst. Und am liebsten möchte ich morgen gleich nach Hause fahren, so sehr sehne ich mich nach dir. Immer deine Suse. Dann lag ich eines Morgens im Bett, ziemlich erledigt. Seit Tagen plagte mich ein ununterbrochenes Schlucken. Der Arzt hatte mir Eisstückchen mit etwas Cognac dagegen verordnet. Eine sehr erwünschte Verordnung, denn so konnte ich schon am frühen Vormittag Cognac trinken. Das Eis? Nur meinetwegen. Ab und an noch ein Stückchen, aber ich vergaß nie, dass Eis eigentlich Wasser ist. Da tat sich die Tür auf und unser Freund Peter trat ein. Hören Sie mal, Falada, ich war eben bei der Suse. Sie meint, dieses Angebot ist endlich das Richtige. Stehen Sie auf, wir wollen gleich losfahren. Was? Mecklenburg? In meinem Zustand Mecklenburg? Ich bin krank. Nun gut, Sie sollen im Auto so viel Cognac trinken, wie Sie wollen, aber mit müssen Sie. Ich habe von der Suse den Auftrag. Ich wurde in ein Auto gesetzt. Neben mir saß Peter Zingler. Zwischen uns war die Cognacflasche. Und los fuhren wir. Aber weiter weiß ich auch von dieser Fahrt fast nichts. Da ist ein großes Loch in meinem Gedächtnis. Ich erinnere mich einzig und allein daran, dass ich in einem grünen Kaffeegarten sitze und ziemlich aufgeregt sage, das kaufe ich. Karwitz, Mecklenburg. Ich war wieder schwanger und bekam Zwillinge. Ich war so unförmig, dass ich nicht mehr allein auf die Straße gehen konnte. Liebe Eltern, gestern Nacht, also am 18. Juli, ist Suse von zwei kleinen Mädchen, von denen jedes 6,5 Pfund schwer war, entbunden worden. Leider ist das eine von den beiden Kindern wenige Stunden nach der Entbindung gestorben. Ich sagte immer nur, nicht sterben lassen. Bitte nicht sterben lassen. Das ist für Suse, die an sich nicht sehr kräftig in ihr Wochenbett gegangen ist, ein schwerer Schlag gewesen. Es war so entsetzlich, das kleine Kind sterben zu sehen. Gottlob ist das andere Mädelchen ganz gesund. Es trinkt schon wacker und benimmt sich genau, wie es alle Säuglinge tun. Eine Tochter überlebte. Es war Mücke. Ich werde euch noch andere Bilder schicken können, nämlich von unserem neuen Besitztum in Mecklenburg. In allem Sturm und Drang dieser Tage habe ich mich dort auch noch angekauft. Und zwar habe ich die Büttnerei Nummer 17 in Karwitz bei Bad Feldberg in Mecklenburg gekauft. Das Haus ist ein richtiges altes Gutshaus, urgemütlich, mit elektrischem Licht, Öfen mit 7 Zimmern, die durch Ausbau des Dachgeschosses leicht auf 9 erhöht werden können. Nach der Geburt war ich lange krank. Ich lag monatelang im Krankenhaus, weil ich eine Thrombose hatte. Wenn der Thrombus ins Herz geschossen wäre, wäre alles aus gewesen. Ich bitte euch, wenn ihr an Suse schreibt, möglichst nicht oder nur ganz wenig auf diesen Todesfall, der sie doch sehr erschüttert hat, einzugehen. Ich hatte mir Zwillinge gewünscht und als ich sie bekommen sollte, konnte ich sie nicht behalten. Wir haben unsere kleine Insel in dieser heute etwas stürmischen Welt gefunden. Endlich ein eigenes Heim, in dem wir die Tür zumachen können und die Welt draußen sein lassen können, was sie will. Schritt Schriftsteller sein. Sonntag, 1. Juli 1934. 28 Grad heiß, trocken, Südwest. Ankunft neuer Haustochter. Kuh 3/4 gekalbt, Kuhkalb, starke Euter geschwulst. Mutter 30 Mark, Landkrankenkasse 5 Mark. Uli Ditzen, Sohn. In Karwitz, wo sich die Familie nach dem Geldregen des kleinen Mannes 1933 in einem alten Landarbeiterhaus mit 7 Morgen Acker und Garten niederließ, war so viel zu schaffen, dass Zeit zum Nachdenken nicht blieb. Für uns Kinder aber wurde Karwitz zum wahren Paradies. Die Eltern ließen die eigenen Probleme nicht an uns herankommen. Es waren die produktivsten Jahre meines Vaters. Ein großer Roman folgte dem anderen. Er fing an, weißt du, ich habe da einen Stoff im Kopf. Und wenn ich den jetzt nicht herauslasse, dann wird er alt und er geht mir verloren. Ich sag, Junge, du wolltest aber nicht arbeiten eine Zeit lang. Ja, täglich nur eine Seite, eine einzige Seite, nicht mehr. Dann geht es nicht verloren und ich ruhe mich doch aus dabei. 3. Juli, 16 Grad, Gießen und Hacken, Platten Westgiebel, Fenster im Arbeitszimmer verputzt, 10 Mann. Und nun ist es, als sei der Damm gebrochen. Unaufhaltsam strömt es aus mir. Ich kann nicht schnell genug schreiben. Ich habe ja so viel zu erzählen. Ich möchte immerzu nur erzählen. Alles, was ich durch 40 Jahre meines Lebens zu viel geschwiegen, bei mir herumgetragen, fantasiert und geträumt habe, das will nun ans Licht. 4. Juli, 20 Grad, bedeckt, Haselnüsse, junge Bäume hacken, 11 Mann. Nun hatte er aber sich selbst zur Pflicht gemacht, was er einen Tag schrieb, das konnte, aus bestimmten Gründen konnten das 1,5 Seiten dann sein, das musste am nächsten Tag genau so dann wieder geschrieben werden. Es durfte niemals unterboten werden. Eher mal überboten. Und so kamen allmählich immer mehr Seiten da heraus. Und das Schlimme war, dass dann zum Schluss tatsächlich 25 Seiten geschrieben wurden. Alles große, große Seiten in einer ganz winzigen Schrift. Und je intensiver er schrieb, desto kleiner wurde die Schrift. 6. Juli, Kühlschrank ölen. 24 Grad trocken, Westwind. Gießen und jäten. 27 Grad, heiß, trocken, starker Wind. Gießen und jäten. Umbau. Mein Mann stand sehr früh auf, wenn es ihm keine Ruhe ließ. Manchmal schon um 3 Uhr. Von 3 bis 7 war seine beste Arbeitszeit. Pünktlich um 7.15 Uhr wird in diesem Hause der Kaffee getrunken. Pünktlich um 7.45 Uhr muss ich wieder an meiner Arbeit sitzen. Entweder ist man pünktlich oder man ist es nicht. 7.15 Uhr ist pünktlich, 7.16 Uhr die Hölle. Obstbäume jäten, Garten gießen, Kohl pflanzen. 7.16 Uhr war es eine Katastrophe. Wie sollte ich das schaffen mit den Kindern, die manchmal noch schliefen? Aber er wollte auf die Minute genau am Kaffeetisch sitzen. Und er wollte, dass die Familie dabei war. Trocken, heiß, gießen. Umbauhaus, Westgiebel verputzt. 12 Mann. Erst kommt das Tagespensum. Und wenn mir jede Arbeitslust fehlt, dies ist das unumstößliche Gesetz meines Lebens. Das einzige Gesetz vielleicht, das ich nie gebrochen habe. Das Pensum wird geschrieben. Fruken umflügen. Nordgiebel mit Platten verkleidet. Wandlüfter, Schacht, Küche eingebaut. Es war selbstverständlich für mich, dass ich mich danach verhielt. Er musste doch schreiben. Und ich stellte mich ganz und gar auf ihn ein. Meine Lieben, macht es gut. Ich muss romanen. Es ist wirklich Manie. Bevor ich den Manteil las, habe ich ja die Erinnerungsbücher gelesen. Und die habe ich ja, da ist ja eine Kritik an diesen Erinnerungsbüchern, wo gesagt wurde, das ist überhöht, das ist Erzählung und das ist vielleicht wahrer Kern, die gab es ja nicht. Ich habe diese Bücher gelesen als 14-, 15-Jähriger oder nicht und habe die eigentlich weitestgehend für bare Münze genommen. Wie ja einige Biografen hinterher auch. Die haben die ja auch als Basis für irgendwelche biografischen Schilderungen genommen. Und daher kannte ich von ihm was. Und dann habe ich natürlich auch alle anderen Bücher gelesen. Das hat mir dann einen gewissen Zugang zu ihm gegeben. Aber das ist kein persönlicher Zugang. Das ist eben ein literarischer Zugang. Von rechts. Wenn sie dich kriegen, Hans Fallada, wenn sie dich kriegen, sieh dich vor, dass du nicht hangest. Wir wussten von den Konzentrationslagern, von denen ja einige ganz in unserer Nähe waren. Völkischer Beobachter. Der Held Willi Kuhfalt in seinem Roman »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst« verdient kein Mitleid, kein Erbarmen, keine Rücksicht. Er verdient höchstens ein einziges. Sterilisierung oder Kastrierung. Ein Zentner Erdnussknochenmehl. Zwei Stück Salzlecksteine. Aufräumen. Herr Fallada mag Romane schreiben, so viel er will. Das dürfen heute in Deutschland noch viele, denen eigentlich die Berechtigung dazu abgesprochen werden muss. Lieber Rowold, es ist ja kompletter Unsinn, dass die ein oder andere Stelle meiner Bücher den Zorn hervorgerufen hätte. Das wissen Sie doch ebenso gut wie ich. Wenn das so wäre, warum sind denn plötzlich all meine Bücher schlecht? Auch die, die früher von der gegnerischen Presse anerkannt wurden. Wenn da sachliche Gründe mitsprechen. Wir sind nicht gewillt durch irgendjemand, dem wir noch großzügig erlauben, in Deutschland sein Brot sich zu verdienen, uns unser Aufbauwerk an der deutschen Nation stören zu lassen. Das mag sich auch Herr Fallada für die Zukunft merken. Sehr geehrter Herr Ledig, ich halte Änderungen am kleinen Mann für unzweckmäßig. An keiner Stelle wird etwa für die Kommunisten und gegen die Nazis Stellung genommen. Ich bin mit den besten Grüßen und Heil Hitler, Ihr Rudolf Ditzen. Oder sollte Herrn Falladas Ruhm so groß sein, dass man nicht wagt, ihm gegenüber den Rotstift walten zu lassen? Gemengeacker gegrubbert, 70 Pfund Pilze gesammelt. Luise Lamp, Hausmädchen. Am Abend, wenn alles ruhig war, die Kinder schliefen längst, haben wir im Arbeitszimmer gesessen. In der Ecke auf dem Sofa, die Mumi, Sophie, Katie und ich. Und hatten Schüsseln vor uns und haben die Champignons sauber gemacht. Die Mumi hat in derselben Nacht noch Champignon-Extrakt gemacht. Hans Fallada ließ uns bei dieser Arbeit nicht allein. Er saß an seinem Schreibtisch, Schreibmaschine weg, und hat uns entweder vorgelesen, was er sehr gut konnte, und manchmal hat er sogar schöne Plattenmusik gemacht. Das waren ganz romantische, schöne Abende. Lieber Rowold, rekapitulieren Sie sich doch einmal die Kritiken. Was ist da an Verdrehungen, falschen Zitaten, böswilligen Sinnentstellungen geleistet worden? Ich habe zufällig dieser Tage eine Erwähnung von Thomas Manns Buddenbrooks in der fraglichen Presse gesehen. Na, dankeschön. Wird nun Suhrkamp raten, die Buddenbrooks zu ändern? Er rauchte unmäßig. Also in ganz normalen Zeiten waren es 60 Zigaretten am Tag. Und in Krankheitszeiten kam er auf 120, weil er eine an der anderen anzündete und nicht ganz zu Ende rauchte. Lieselotte Neumann, Haustochter. Aber immer war es natürlich nicht lustig. Wir saßen alle gemeinsam am Tisch. Herr Ditzen an der Stirnseite, die Mumi ihm gegenüber. Auf der einen Seite die Mädchen, dann die Kinder, Uli und Mückchen und die Gäste. Immer war er nicht so gut aufgelegt, der Chef. Einmal hat er, alle waren wir ruhig und zufrieden am Tisch, plötzlich eine Tasse gegriffen und sie nach einem Bild an der Wand. Und dann die zweite. Wir waren alle erschrocken, als die Scherben durch die Stube spritzten. Aber Mumi hat ihn friedlich an die Hand genommen. Komm, Junge, ruh dich ein bisschen aus. Hat ihn in sein Zimmer geführt und ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Mein Bruder war ja absolut der Meinung, dass zum Beispiel diese Briefe, die er aus Frankreich während dieses sogenannten RAD-Einsatzes geschrieben hat, dass er die im Wesentlichen für die Zensur geschrieben hat. Und dass er eigentlich ganz anderer Meinung war. Aber ja, da weiß ich auch nicht so richtig, ob ich meinem Bruder da 100%, dass er nicht antisemitisch war, ist völlig eindeutig. Ich bin eigentlich aber glücklich, dass es diesen sogenannten Kutiska-Roman, der ein antisemitisches Buch ohne antisemitisch zu sein sollte, dass es den nicht gibt, dass der verschwunden ist. Und ich hoffe nur, dass er nicht auftaucht. Weil dann wieder, dann gibt es wieder großen Aufstand. Nicht? Aber wenn er auftaucht und da ist tatsächlich was drin, dann muss man damit auch fertig werden. Ich denke, das würde auch gehen. 1934 hatten wir unseren ersten Streit. Und der wirkte sich sehr schlimm aus. Es muss eine Nichtigkeit gewesen sein, aber im Verlauf dieses Streites fiel das Wort Trennung. Und ich dachte daraufhin, naja, ich kann ja auch weggehen mit den Kindern. Und da lief er los, stürzte aus dem Haus, ich ahnte nicht wohin und dachte, mein Gott, was soll das hier? Trennung, warum, wieso? Wollte anfangen einzupacken, packte alles wieder zurück. Er kam nicht nach Hause. Da hatte ich dann etwa 2 Tage, wo ich überhaupt nicht wusste, wo er war. Er war in München und rief dort unsere Freunde an. Die haben ihn in eine Klinik gebracht, weil sie sahen, in welchem Zustand er war. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen mit zu starken Mitteln gearbeitet. Wenn ich nicht irre, war es Pernocton. Dann kriegte ich auch allmählich wieder einen Brief von ihm, wo er sehr reuevoll war. Ich möchte doch kommen und ihn holen, er dürfe jetzt wieder nach Hause. Und dann ging es leider zu Hause mit seinem Zustand so weiter. Mittlerweile ist ein Bescheid von der Reichsschrifttumskammer ergangen, dass ich als unerwünschter Autor anzusehen sei. Von sachkundiger Seite ist uns zur genehmigten Auswanderung nach England oder Dänemark geraten worden. Allerdings widerstrebt uns der Gedanke an eine Emigration schrecklich. Es ist nicht nur Karwitz, es ist ja auch der Gedanke, was ich in einem fremden Land eigentlich soll. Ich sitze hier so fest, dass ich keine andere Umwelt zum Produzieren mehr denken kann. Uli Ditzen. Schon 1934-35 wurde deutlich, dass die immer wieder auftretenden Krisen im Leben meines Vaters in seinen Depressionen, besonders nach Abschluss eines Buches und im damit verbundenen Alkoholgenuss, ihre Ursachen hatten. Gegen negative Rezensionen in der Nazi-Presse half auch die Abgeschiedenheit von Karwitz nichts. Vorhin am 2.5.35 zu Dr. Schwalb ins Westsanatorium. Bekam hier Schlafmittel. Jetzt in den letzten Tagen verändert, war verwirrt. Erzählte offenbar Träume als Wirklichkeit. Erzählte so lebendig, dass man es glauben konnte. Liebste Suse, verzeih mir bitte. Wieder einmal ist alles durch die sinnlose Sauferei gekommen. Daran hatte ich die Schuld. Ohne Frieden mit dir geschlossen zu haben, mag ich nun weder leben noch arbeiten. Karwitz, 2. Oktober. Lieber Junge, ich kann dir nur sagen, dass ich, sobald ich zu Hause war, so einigermaßen mein Gleichgewicht, das ziemlich erschüttert war, wiedergefunden habe. Und habe jetzt ein starkes Verwundern in mir, dass uns dies passieren konnte. Und wünsche und hoffe sehr, dass wir bald wieder in Ordnung kommen. Deine Suse. Er holte sich fortschreitend, nahm an Gewicht zu, freut sich auf zu Hause. Wir müssen die alten schönen Tage von früher zurückbekommen, mit Vertrauen, ohne Angst. Ich muss auch wieder mehr mit dir zusammen sein. Es ist alles viel zu groß geworden und zu schnell gegangen. Wird von Frau abgeholt. Entlassen. Jetzt habe ich in Berlin mit Jannings persönlich wegen eines großen Films Der eiserne Gustav verhandelt. Es schien alles perfekt, aber ein in Aussicht gestellter Anruf unterblieb dann und so sind die Verträge noch nicht unterzeichnet. Es steht ja für uns wirklich sehr viel auf dem Spiel. Wenn die Sache mit Jannings klappt, sind wir lange aus aller Misere. Liebes Väterchen Ditzen, wie gespannt ich auf den eisernen Gustav bin, können Sie sich denken. Also die Sekretärin Frau Else-Marie Baconier, nebenbei gesagt rein arisch, ich glaube sogar Mitglied der Reichsschrifttumskammer, fährt am Montag, den 31. mit dem 7-Uhr-Zug abends hier ab und ist also wie immer abends um 9:30 in Feldberg. Sie bringt eine nagelneue, heute in Baribus bezahlte Continental Silenta Schreibmaschine mit. Die Maschine ist wirklich fast geräuschlos. Ich glaube, dass das beim Diktat eine große Erleichterung sein wird. Wir werden die Maschine dann nachher mit einer Plakette ausstatten und sie zur ewigen Erinnerung an die denkwürdige Niederschrift hier bei uns sozusagen in Ehren und Würden weiter beschäftigen. Frau Baconier meint, dass sie ohne weiteres 50 Druckseiten am Tage schreiben könne. Hoffentlich ist sie nun auch menschlich nett, so dass sie nicht stört. Und nun Glück auf, Ihr Ernst Rowohlt. Wie alle wartete ich aber mit Spannung, was Dr. Goebbels zu dem Drehbuchentwurf sagen würde. Das Drehbuch kam zurück. Auf jeder Seite war dick mit Bleistift hingeschmiert das Wort Juden. Jawohl, das hatten wir natürlich alle vergessen, dass seit eh und je die Juden an allem Schlechten in Deutschland die Schuld tragen. 25.01.38. Liebes Väterchen Fallada, Veit Harlan erzählte mir dann noch, dass beim Empfang der Minister Dr. Goebbels in höchst lobenden Tönen über Sie gesprochen hätte. Aus dem Gespräch ging übrigens hervor, dass Herr Minister Goebbels alle Ihre Bücher genau kennt und absolut positiv zu Ihrem Werk eingestellt ist. 4.8.38 Lieber Rowohlt, es kam ein Telegramm, das um rasche Umarbeitung der Drehbuchtexte bat. Ich denke mir das so. Es bleibt unverändert bis Fahne 305. Nach der Fahrt von Paris kommt dann noch ein Schlusskapitel, das noch einmal die Schicksale der Familie Hackendahl zusammenfasst. Der Schluss, der überzeugte alte Hackendahl, der zum ersten Mal die Hand zum Hitlergruß erhebt. Ich gebe zu, das alles klingt nicht sehr überzeugend, wenn man das so sagt, aber ich werde das schon hinkriegen. Ich habe mir zum Sonntag zwei SA-Bekannte von früher eingeladen und werde schon genug Einzelzüge kriegen. Und dann kam dieser neue Bürgermeister. War ein Nazi, ein 150-prozentiger. Und der hat meinen Mann dann später auch, nicht nur später, sondern bald, immer denunziert. Und da soll Goebbels diese Äußerung gemacht haben, na, nun soll man den Faller da mal endlich in Ruhe lassen. Der Monat, durch den ich an diesem Nazischwanz schrieb, steht mit schwarzer Tinte umrandet in meinem Kalender. Reise nach Frankreich. Es kam allmählich. Immer mehr Schreiben, immer mehr Alkohol. Übrigens hatte ich gestern auch bei der Post eine gewaltige Einladung von Bonnier, Stockholm, für das 100-jährige Jubiläum des Verlages. Ich habe mit ein paar freundlichen Worten, die der Reichskulturkammer nicht zu Augen kommen dürfen, abgesagt. Herr Bonnier ist ja ein Jüd und macht in erster Linie Deutschlandhetze. Erinnerst du dich? Immer mehr andere Frauen. Eigentlich waren sie ja schon immer da. Ich hatte es nur nicht bemerkt. Sehr geehrter Herr Hauptgefolgschaftsführer Heinz, ich habe mich außerordentlich über Ihren Brief gefreut, mit seiner Aufforderung, eine Erzählung für die HJ zu schreiben. Ich bitte Sie nur um etwas Geduld, bis ich eine gerade vorliegende Arbeit abgeschlossen habe. Heil Hitler. Es tat sehr weh, als mir klar wurde, dass er nicht mehr nur mir gehörte. Sehr geehrter Herr Schlippköter, ich erhalte vom Bagel Verlag die Aufforderung, an einer Reihe von Lesebogen mitzuarbeiten, die bestimmt ist, die Jugend zum Bauerntum zurückzuführen. Das ist eine höchst reizvolle Aufgabe, mit der ich mich gerne beschäftigen werde. Leider bin ich aber zurzeit mit einer längeren Arbeit beschäftigt, die ich nicht unterbrechen kann. Ich hielt es aus, solange ich ihn liebte. Es waren ja auch gute Jahre gewesen, die wir miteinander lebten. Meine Mutter hat immer hohe Ansprüche an mich gestellt. Du musst dem Namen deines Vaters gerecht werden. Das hat mich in der Schulzeit überfordert. Wenn ich Russisch lernen sollte, damit ich dem Namen meines Vaters gerecht werden sollte, oder wenn ich Mathematik eine bessere Zensur als 3 kriegen sollte, nur damit ich nicht in den Forst komme und mein Vater sich denn schämen würde, das hat mich überfordert. Darum habe ich in der Karwitzer Zeit möglichst auf Abstand geachtet. Also wenn mich jemand fragte in Feldberg oder in der Schule, in Neustrelitz dann später, du bist doch der Sohn von Hans Fallada. Ja, habe ich gesagt, aber ich kann nicht dafür. Hauptmann Graff im Oberkommando der Wehrmacht Berlin. Sehr geehrter Herr Fallada, ich beabsichtige, meiner Dienststelle vorzuschlagen, dass ein Autor mit Blick und Sinn für die im Felde entstandene echte Anekdote in der nächsten Zeit für eine Dauer von etwa 3 bis 6 Wochen einen bestimmten Frontabschnitt bereist, um dort einschlägiges Material zu sammeln. Es würde begrüßt, wenn der betreffende Autor in der Lage wäre, auf dieser Reise auch gelegentlich einmal eine kleine Vorlesung heiteren Charakters aus eigenen Werken zu halten. Liebste Suse, wir fahren nach Paris. Wieder einkaufen, und zwar Schuhe. Wahrscheinlich bleiben wir nur Stunden dort. Gerade genug, damit ich den Generalbericht über das bisher Gesehene machen kann. Und dann geht es weiter. Erst nach Mittelfrankreich und weiter in den Süden hinein. In einer Woche denke ich, im Mittelmeer zu baden und Hummer zu fressen. Ich hoffe, du platzt nicht vor Neid. Heute früh hatte ich in der Badewanne doch einen solchen Anfall von Heimweh nach dir, dass ich fast entschlossen war, die Reise kurz abzubrechen und wieder heimzukehren. Mach es gut, meine Alte. Vom Briefeschreiben wird der Bericht auch nicht länger. Guten Kuss, dein alter Junge. Ich freue mich wirklich ganz toll für dich, dass du die Reise und alles Schöne haben kannst. Du zwischen all diesen Militärs, das muss schon wunderbar sein. Ich kann mir schon denken, dass es dir Spaß macht. Ich will dir auch gern das Hummer essen und das Mittelmeerbaden gönnen, obgleich ich brennend gern bei allem mit dabei wäre. PS. Gerade zu Pfingsten haben Hotops Nachricht bekommen, dass der älteste Sohn auf dem U-Boot gefallen ist. Die Briefträgerin Eva Kluge steigt langsam die Stufen im Treppenhaus Jablonski-Straße 55 hoch. Sie ist nicht nur deshalb so langsam, weil ihr Bestellgang sie ermüdet hat, auch weil einer jener Briefe in ihrer Tasche steckt, die abzugeben sie hasst. Und jetzt gleich zwei Treppen höher muss sie ihn bei Quangels abgeben. Vorher hat sie den Persikes in der Etage darunter den Schulungsbrief auszuhändigen. Persike hat auf dem Rockaufschlag das Partei- und das Hoheitsabzeichen sitzen und fragt, was gibt's denn Neues? Sie antwortet, haben Sie denn die Sondermeldung nicht gehört? Frankreich hat kapituliert. Persike ist durchaus nicht mit ihr zufrieden. Mein Fräulein, das weiß ich natürlich. Aber sie sahen das so, als ob sie Schrippen verkaufen täten. Das müssen sie zackig rausbringen. Das müssen sie jedem sagen, der kein Radio hat. Das überzeugt noch die letzten Meckerköppe. Während Herr Persike, von seiner Familie umstanden, sich in immer aufgeregteren Ausführungen ergeht und die ersten Schnäpse schon hinter die Binde zu gießen beginnt, ist die Briefträgerin in die Etage darüber hinaufgestiegen und hat bei den Quangels geklingelt. 27.09.43. Mir sind die noch immer dauernden Sympathien der Franzosen für die Engländer vollkommen unverständlich. Die Tommys schmeißen ihre Städte ein und bleiben doch die besten Freunde. Wenn wir Deutsche sowas täten, wären wir noch größere Feinde. Aber die Engländer dürfen das ruhig tun. Ich bin bei all diesen Dingen so optimistisch wie noch nie. Wir werden den Krieg doch gewinnen. Und wie werden wir ihn gewinnen? Wir brauchen nur ein wenig Zeit. 2-3 Monate und dann geht es anders los. Lass dich bitte nicht durch irgendwelch miesmacherisches Geschwätz unterkriegen. Unsere Kinder werden gute Tage haben und wir werden die Herren sein. Noch einmal fragt er, was ist denn mit Ottochen? Mit Ottochen? Flüstert sie fast. Was soll mit ihm sein? Nichts ist mit ihm. Es gibt kein Ottochen mehr, das ist es. Der Mann sagt nur ein O. Ein tiefes O aus dem Innersten seines Herzens heraus. Da reißt ihm die Frau den Brief aus der Hand. Was willst du den Dreck auch noch lesen? Diese gemeinen Lügen, die sie allen schreiben. Dass er den Heldentod gestorben ist für seinen Führer und für sein Volk. Jeder stirbt für sich allein. Anneliese Benzin. Uli Ditzen. Und dann kam, Krieg war jetzt die Zeit, in der die Familie immer wieder auf dem Balkon stand, in den Himmel starrte und das Vibrieren der Luft bis ins Innerste spürte. Von unserem Balkon aus sahen wir abends bange in Richtung Berlin, wo der Horizont von den Feuersbrünsten in tiefes Orange gefärbt wurde. Damals hing ich stundenlang am Radio. Dass dieser Apparat nicht im Wohnzimmer stand, sondern im Gärtnerzimmer der Scheune, in dem mein Vater zu dieser Zeit arbeitete und schlief, fiel mir eigentlich gar nicht auf. Welches Kind, das immer noch im vermeintlichen Paradies lebt, denkt schon an Eheprobleme der Eltern? Kohl und Ruken pflanzen, jäten und hacken, Spargel umgraben, nichts getan. Christa Utnehmer, Hausmädchen. Im Garten letzte ich kann mich Wege erinnern, als ich Sellerie so um die 20 auch. War, da ging das los mit der Anneliese Benzin. Und es war sofort Holzsee. Bekannt, überall, das war die Katastrophe. Ich kann mich noch deutlich erinnern, wir waren in der von Küche Völker und meine Mutter kam von draußen rein und sagte, nein, also sowas, das ist doch furchtbar. Ich habe eben Herrn Ditzen gesehen und der ging Arm in Arm mit der Anneliese durchs Dorf und den Uli hat er an der anderen Hand dabei, so mitten durchs Dorf zu gehen. Dabei war er doch so ein freundlicher und höflicher Mensch, der im Dorf von vielen geachtet war. Aber das war der Abstieg. Es war fürchterlich. Und alle konnten es sehen. Liebe Suse, dass die Angelegenheit mit Anneliese endgültig und für immer bereinigt ist, kann ich dir schwören. Sie hat mich verlassen. Im Streit natürlich. Und ich habe seither nichts wieder von ihr gehört und gesehen. Ich hoffe und tue alles dafür, dass sich derartiges nie wieder in meinem Leben wiederholt. Dass ich dich, um unendlich vieles um Verzeihung zu bitten habe, weiß ich auch. Ich weiß nur noch, dass er eine Weile im Gärtnerzimmer lebte. Er war dort ganz für sich allein. Ein Mädchen aus dem Dorf, das zu ihm kam und ihm auch Alkohol brachte, habe ich einmal, was mir eigentlich gar nicht lag, vom Hof geprügelt. Es war ein Mädchen, das wirklich unter seiner Würde war. Endgültiges zum Fall Anneliese. Es war natürlich, wie ich jetzt klar sehe, nur eine Ausrede. Das mit der Frigidität. Das war nie so. Die einzige Frau, die ich je geliebt habe und lieben werde, trotz aller Wunden, die ich dir beigebracht habe, bist du gewesen. Was du mir im Verein mit Anneliese B. angetan hast, dass du mich so in die Hände dieses Menschen gegeben hast, dadurch, dass du ihr erzählt hast, was nur uns beide anging und was sie dann öffentlich weitererzählt hat, hat mich so tief in meinem Stolz, in meiner Würde und Ehre verletzt, dass das nur allmählich wieder abklingen kann. Du fragst, was das für eine Art Liebe ist, die nur verletzt und tödlich kränkt. Du hast sicher recht. Ich liebe dich auf eine ganz andere Art, als das gemeiniglich der Fall ist. Und doch musst du es spüren und ich hoffe, du weißt es, dass ich dich wirklich liebe und dass ich immer stolz auf dich gewesen bin. Dass ich es nicht äußern konnte, so wie andere, das war mein und dein Verhängnis. Das müsstest doch auch du verstehen, die doch auch sehr schwer ihre Gefühle zeigen kann. Das hat viele Leute beeindruckt, dieses Leben, wie sie es gelebt hat. Und ich habe als Kontrast dazu in Erinnerung, wie es um die Scheidung ging zwischen den beiden Eltern. Dass mein Vater an seine Schwester in Celle, gerade in dieser Periode, wie er sich so lösen wollte und so weiter. Und da war eine Beurteilung über seine Frau drin, die nicht falscher sein konnte. Sie ist völlig unselbstständig, sie kann gar keinen eigenen Gedanken fassen. Sie ist überhaupt nicht in der Lage, das Haus alleine zu bewirtschaften und so weiter. Natürlich war da auch diese ganze Wut bei einer Ehescheidung, die dann auf den Partner existieren kann, da drin. Aber es war wirklich absolut falsch. Denn schon ab dem Punkt, ab dem sie das Haus dann alleine bewirtschaften musste, ab 1944, hat sie ja bewiesen, dass sie da absolut selbstständig war. Und dann kamen die 45 und die Flüchtlinge, die da kamen und die Familie, die noch im Haus war. Und die mussten verköstigt und untergebracht und organisiert werden. Und dazu hatte sie plötzlich eine Landwirtschaft am Hals und plötzlich Bienen auf dem Grundstück, die sie vom Vater, vom Ehemann übergeben bekam. Und sie sollte sie pflegen und so weiter. Und alles hat sie bewältigt. Und sie hat sich wirklich hohe Achtung im Dorf erworben, wohingegen ihr Mann immer verrufen war als, ja, das war für die Dorfbewohner ein völlig unverständliche Existenz. Meine Mutter hat wirklich bis in hohes Lebensalter wirklich Selbstständigkeit und wirklich eine feste Meinung und wie sie mit dem Leben umgeht, bewiesen. Also ich finde sie wirklich sehr bewundernswert. Grubbern und haken, Bohnen legen. Erster Bienenschwarm. Kanickelstelle flicken. Eine Fuhre Stallung von Kartoffel. Kartoffelland. Kuh gedeckt. Muss kalben. In Neustrelitz beim Anwalt. Kompost fertig umgestochen. Kartoffeln sortieren. Eine Kanickelhäsin geworfen. Junge tot, alte. Bienenrahmen drahten. Ein Ganter geschlagen. Einbringen. Eine Kanickelhäsin von Ratten aufgefressen. Ausmisten. Trübe. Kalt. Katze hat drei Junge. Nachmittags kurzes Gewitter. Fünf junge Kaninchen krepieren. Spargeldämmer abbrechen. Kartoffeln häufeln. Immer Sonntag mit Schnaps. Erdbeeren pflücken. Mit dem Arbeitsamt wegen Mathe telefonieren. Frau Gerwers aus Mönchengladbach als Evakuierte mit Tochter gekommen. Als Fliegerangriff auf Neustrelitz. Einzieht Frau Hülse mit zwei Kindern. Zwei amerikanische Jäger bei Karwitz. 14. Dienstag. Mit Suse nach Neustrelitz. Sonnig, warm, abends Gewitter. Auseinandersetzung, Vertrag. 12 mm. Sommeranfang. Im Garten gearbeitet. Fünf junge Kaninchen krepiert. Mit Mutti aus Zelle eingetroffen. Scheidungstermin in Neustrelitz. 7¾ Stunden Fahrt. Sehr geehrter Herr Kollege, in Sachen Ditzen gegen Ditzen habe ich mit meiner Partei besprochen und erwidere nunmehr darauf das Folgende. Die Beurteilung der Rechtslage, wonach die alleinige Schuld bei Herrn Ditzen liegt, vermag dieser nicht beizutreten. Dr. Erika Schmidt-Rost, psychiatrische Betreuerin, Kuranstalten Westend. Sehr geehrter Herr Ditzen, verlangen Sie nicht nur von Ihrer Frau, dass sie verständnisvoll und anpassungsfähig ist. Tun Sie in dieser zugespitzten Situation auch das Ihre dazu. Ich erwarte auch zuversichtlich, dass sich zu Hause wieder Ihre geistige Führung durchsetzt, die Sie wieder mit Ihrer Familie enger verbindet. Unter Hintansetzung tyrannischer Gelüste und unbeherrschter Leidenschaften. Viele Grüße. Keine Mittel nehmen. Frau Ditzen hat nach der Geburt des Mädchens vor 11 Jahren selbstständig erklärt, nunmehr keine Kinder haben zu wollen, und hat meine Mandanten gezwungen, mit Schutzmitteln zu verkehren. Nur einmal hat sie auf seine vielen Bitten ihm vor 4 Jahren noch ein Kind geschenkt. Dann hat sie ihm den Verkehr entweder ganz abgeschlagen oder diesen unter allen Anzeichen der Ablehnung und Gleichgültigkeit gewährt. Wenn Herr Ditzen, der ja noch in seinen besten Mannesjahren steht, seine eigenen Wege gehen musste und ging, so kann von einer Alleinschuld nicht gesprochen werden. Lieselotte Neumann, Hausmädchen. Es hat mich damals stark erschüttert, dass er mit dieser einen Haustochter im Gärtnerzimmer wohnte und er mit ihr ein Verhältnis hatte. Da war die Ehe schon kaputt. Und sie ist kaputt gegangen durch die ganze Familie von Mumi, die nun in Karwitz unterschlüpfte. Außerdem auch die alte Mutter von ihm. Mumi wusste ja gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Und er hatte ja keinen Raum mehr, wo nicht irgendjemand drin saß. Lassen Sie sich nicht scheiden. Wenigstens nicht jetzt. Nicht bevor Sie ohne Verwandtschaft zusammengelebt haben. Trotzdem hat mein Mandant den Wunsch, die Ehe möglichst im Wege einer gütlichen Auseinandersetzung zu scheiden. Ich finde, bei einer Scheidung sollten Sie einfach die alleinige Schuld übernehmen. Ich muss dann nur über 2 Punkte Gewissheit haben. Einmal, dass ich die häufige Begegnungsmöglichkeit mit meinen Kindern und ein gewisses Fürsorgerecht über sie behalte. Herr Ditzen ist auf keinen Fall bereit, auf seine Kinder und auf ihre Erziehung völlig zu verzichten. Dieses ist für ihn der wichtigste und entscheidendste Punkt. Zum anderen, dass wir, solange diese Kriegsverhältnisse dauern, hier noch kameradschaftlich zusammenhausen und vor allem zusammenarbeiten. Über diese beiden Punkte waren meine Frau und ich uns auch ganz einig. Es wäre sehr gut, wenn Sie weiter der ruhige Teil bleiben können und sehr überlegt handeln würden. Dass Sie jetzt arbeiten können, glaube ich nicht. Am besten wäre es, Sie würden sich in irgendein Studium stürzen, um auf andere Gedanken zu kommen und ausgefüllt zu sein. Studieren Sie Kunstgeschichte, Philosophie, Bienenzucht oder was Ihnen sonst einfällt. Aber dann kam sie von ihrem Anwalt aus Berlin mit der Nachricht zurück, dass er ein kameradschaftliches Zusammenleben hierfür ausgeschlossen ansehe und dass ich als lediger Mann ja viel leichter Unterkunft finden und darum ausziehen müsse. Auf der Heimfahrt schon waren aber meiner Frau Bedenken über diesen erleuchteten Rat aufgestiegen. Sie weiß so gut wie ich, dass sie zur Führung der hiesigen Landwirtschaft außerstande ist. Aber wie kann man Abmachungen treffen, wenn meine Frau immer gerade auf den Letzten, der mit ihr spricht, hört? Dass Suse im Augenblick völlig ungerecht gegen mich ist, das weiß ich. Leider ist sie ja kein Mensch, der selbstständig denken kann. Mein Mandant übernimmt die gesamten gesetzlichen Kosten der Anwälte und des Gerichts, einschließlich der bei Ihnen entstehenden. Ich hoffe also, dass sich die Parteien verständigen werden. Heil Hitler. Im Juli 1944 wurden wir geschieden. Auf seinen Wunsch. Ich sage allen Hausmitgliedern herzlich Lebewohl. Das Gärtnerzimmer bleibt in seinem jetzigen Zustand zu meiner ständigen Verfügung. Sämtliche Bienen sind getötet. Verwendbarer Honig ist nicht mehr in den Waben. Ich hoffe von Herzen, dass von nun an Friede im Haus einzieht. Und nun euch allen alles Gute. Wir wohnten danach unserer Scheidung doch noch beide im Karwitzer Haus. Fallada stand in dieser Zeit ständig unter Alkoholeinfluss. Er gab einen Schuss aus einem Tashing in der Richtung, wo ich stand, ab. Er wollte mich nicht treffen, ganz gewiss nicht, das weiß ich genau. Er schoss in den Tisch. Und dann kriegte ich wieder einen Wutanfall. Also das kam wirklich selten vor bei mir, aber in dem Fall, da habe ich ihm die Waffe weggerissen, habe sie in den See geschmissen. Da ich auch ziemlich am Ende meiner Nervenkraft war, telefonierte ich darauf mit unserem Arzt, der genau wusste, wie es um Fallada stand. Er ließ ihn nach Feldberg holen und in Gewahrsam nehmen, wollte ihn erstmal gründlich ausnüchtern lassen. Keinesfalls war es die Absicht des Arztes, ihn zur Anzeige zu bringen. Aber unglücklicherweise war gerade an dem Tag ein junger, forscher, narzisstischer Staatsanwalt in Feldberg, der davon hörte und die Sache in die Hand nahm. Landeshaftanstalt Neustrelitz, Station 3, 8.9.44. Liebe Suse, ich bitte dich, mir noch zu senden den Prim aus meinem Tabakschrank, den deutschen Tabak oder doch ein Teil des Eigenbaus, der in einem Karton unter dem Schrank im Rücken meines Schreibtisches steht. Möglichst geschnitten, aber das geht so nur doch so. Was du sonst an Rauchware auftreiben kannst, meine Tabakspfeife und Zigarettenpapier. Statt Zigarettenpapier geht zur Not auch einfaches Durchschlagpapier. Professor Zutt, Kuranstalten Westend, psychiatrisches Gutachten. Ich kenne den Kranken seit 1935. Es handelt sich um einen ganz ungewöhnlich von Stimmungen abhängigen Menschen. Vom Morphium scheut er offenbar zurück, da dieses ihn einmal in die Tiefen menschlichen Daseins geführt hat. Ich habe einen schweren Schock erlitten und bin wie aufgewacht. Aber davon will ich nicht reden. Das sollst du eines Tages sehen. Sei gegrüßt von deinem R. Ditzen. Stets sexuell eingestandenermaßen sehr appetent gewesen, nimmt er es mit ehelicher Treue nicht genau. Karwitz, 21.09.44. Mit meiner Antwort auf deine Briefe habe ich einige Tage gewartet, weil ich meine Antwort gründlich überlegen wollte. Ich bin überzeugt, dass du im Augenblick selber glaubst, was du schreibst und die besten Vorsätze hast. Aber ich habe erfahren, dass deine Briefe anders sind als dann deine Taten. Und ich kann nicht mehr glauben, dass es zwischen uns jemals wieder gut wird. Alkoholische Exzesse, Schlafmittelmissbrauch. Mit der Ehescheidung verlor er allen Halt. Ich habe dich unendlich geliebt. Keine Frau kann dich jemals wieder so lieben. Und ich bin unendlich glücklich durch dich gewesen. Aber so glücklich du mich gemacht hast, so unglücklich hast du mich auch gemacht. Und in meinem ganzen Leben hat mir kein Mensch so wehgetan wie du. Und es wird mir auch nie wieder jemand so wehtun können wie du, weil ich mich nie wieder einem Menschen so ausliefern werde. Denke bitte nicht, dass es Feindseligkeit oder derartiges ist, wenn ich dich in diesem Brief nicht anrede. Aber ich weiß einfach keinen Namen mehr für dich. Mein Junge bist du nicht mehr und Rudolf mag ich nicht sagen. Landesanstalt Neustrelitz, Station 3, 29.09.44. Liebe Suse, ich danke dir für deinen Brief. Ich antworte dir ohne unerwünschte Beteuerungen und gute Vorsätze wie folgt. Wir versuchen es noch einmal ein halbes Jahr lang, schon im Interesse der Kinder. Ich bitte dich, mir dabei so weit wie möglich entgegenzukommen. Wir haben schon früher, als nichts Wesentliches zwischen uns lag, nie Schwierigkeiten gehabt, nach einer kleinen Streiterei wieder reden zu können. So wird der Anfang das Schwerste sein. Wie wär's mit der Anrede Ditzen? Widersteht dir das? Mir nicht. Grüße bitte alle. Ditzen. Karwitz, 18.10.44. Lieber Ditzen, wie du siehst, will ich versuchen, ob es mit dieser Anrede geht, ob ich mich an sie gewöhnen kann. Nach sehr reiflicher Überlegung bin ich nun zu folgendem Entschluss gekommen. Ich gebe dir die erbetene Chance, dass wir wieder zu einem guten freundschaftlichen Verkehr kommen. Ich will mich auch bemühen, alles Geschehene allmählich zu vergessen. Aber auch von dir ist dazu dreierlei nötig. Erstens, dass du nun auch mal Geduld hast. Zweitens müsstest du nach meiner Ansicht den Alkohol meiden, am besten ganz. Du kannst doch immer nur eine kurze Zeit mäßig sein. Du weißt ja selbst, dass du ein Steigerer bist, dass allmählich dann der Alkohol die Oberhand bei dir bekommt und du selber dann keine Kontrolle mehr hast. Drittens müsstest du den Verkehr mit der Familie Benzin aufgeben. Bitte denke nicht, dass das Eifersucht oder Ähnliches von mir ist. Nein, darüber bin ich hinweg. Aber ich habe sehr klar gesehen, wie schlecht diese Menschen sind. Einen wie schlechten Einfluss sie auf dich hatten und wie sehr sie gegen mich gehetzt haben. 1946 muss es im September wahrscheinlich gewesen sein. Und ich weiß inzwischen auch, dass meine Mutter zu einem Besuch bei meinem Vater in Berlin, in Niederschönhausen, da in der im heutigen Rudolf-Ditzen-Weg, damals Eisenmengerweg, gewesen ist, um zu gucken, wie es denn meinem Bruder und meiner Schwester geht. Da war ich mit. Ich habe eigentlich mehr von dieser Reise in Erinnerung über die Fahrt als solche, denn die war ja 1946 abenteuerlich. Und in Berlin denn selbst, da habe ich nicht viel Erinnerung. Ich habe noch ganz dunkle Erinnerung, dass es ein größeres Haus war und dass da schöne Zimmer drin waren, aber nicht mehr. Und dann habe ich die wirklich, das ist wieder so ein kleines Schlaglicht, dass ich mit meinem Vater im Garten bin, der da um das Haus war, und er hatte mir von dem Spalierobst eine Birne gegeben, eine schöne gelbe Birne. Die habe ich noch in Erinnerung. Und das war's. Fallada, ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tiller Krathochwiel. Teil 2. Mit Reinhard Grebe als Hans Fallada und Tiller Krathochwiel als Anna Ditzen, genannt Suse. Sowie Johannes Benecke, Christian Berkel, Bettina Hoppe, Georg Kardetz, Felix von Manteuffel, Ulrich Nöten, Elisa Schlott, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton. Saxophon Annegret Tulli, Bassflöte Ralf Mielke, Schlagzeug Stefan Stopora, Klavier und Komposition Steffen Schleiermacher, Ton Peter Awar und Katrin Witt, Dramaturgie Juliane Schmidt, Regieassistenz Susan Schütz, Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.